Ausländische Prominente schätzen die Verdienste des Präsidenten Kim Il-sung um die Befreiung Koreas hoch. Der Vorsitzende des Zentralrates der Partei der Vereinigten Volksrepublik Kirgisil in Kirgisistan, der Vorsitzende des Zentralkomitees der Sozialistischen Volkspartei Mexikos, der stellvertretende Vorsitzende der Partei der liberalen Sozialisten Ägyptens, der Generalsekretär des Setka der KP Libanons, der Vorsitzende der schwedisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und der Vorsitzende der Jugendgesellschaft Addis Abeba in Äthiopien schrieben in ihren Glückwunschtelegrammen und Briefen, Präsident Kim Il-sung habe mit der Waffe Korea vom japanischen Imperialismus befreit und die Würde und Ehre der Nation verteidigt. Sein revolutionäres Verdienst durch die siegreiche Führung des anti-japanischen revolutionären Krieges, ein weltgeschichtliches Beispiel für den nationalen Befreiungskampf gegeben zu haben, werde in den Herzen der Koreaner und der Menschheit ewig fortleben.